Was kann man tun? In erfolgreichen Bildungssystemen, etwa in Finnland, wird gegen absehbare Defizite schon sehr früh etwas unternommen. Bemerkt man bei einem Kind kognitive Einschränkungen bis hin zur Lernbehinderung, findet von Anfang an eine spezielle Förderung statt. Ebenso werden Leistungsminderungen in Kernkompetenzen gezielt bekämpft. Das ist neben der Homogenität der Bevölkerungsstruktur einer der Gründe, weshalb Finnland und Korea so wenig Schüler in den untersten Leistungsstufen haben. In Deutschland dagegen ist es leider allzu oft schlechte Tradition, grundlegende Leistungsdefizite in Lesen, Schreiben und Rechnen nicht rechtzeitig und energisch genug zu bekämpfen. Die Mängel in diesen Fächern infizieren dann die übrigen Schulleistungen. Die Schüler werden demotiviert, kommen wegen ihrer schwerwiegenden Wissenslücken nicht richtig mit und entwickeln sich zu beklagenswerten Gestalten, die auch nach 10 und mehr Schuljahren nicht jene Grundfertigkeiten besitzen, die für jeden Lehrberuf notwendig sind. Nach Abschluss der Schullaufbahn sind solche Jugendlichen kaum noch auf den rechten Weg zu führen. Mit oder ohne Hauptschulabschluss werden sie ohne nennenswerten Fortschritt und letztlich ohne Aussicht auf einen Ausbildungsplatz durch eine Vielzahl von Förderungen geschleust. In diesem System, das pro Jahr 2,5 Milliarden Euro kostet, werden Hunderttausende von Jugendlichen geparkt. Das verbessert die Statistik, weil sie nicht als arbeitslos geführt werden. In Wahrheit verbergen sich dahinter in der Regel aber früh gescheiterte Bildungskarrieren. Unterschiedlichste Träger mögen hier viel Kompetenz und Engagement einbringen, doch die scheinen verschleudert in einem System, das krank ist, indem man einem 17-Jährigen Kompetenzen vermitteln will, die man dem 7-jährigen Kind zu vermitteln versäumt hat. Einen besonders typischen Fall für solch eine gescheiterte Bildungskarriere beschrieb der Spiegel. Zitat: Er ist erst 24 Jahre alt, aber den Überblick über sein Leben hat er schon verloren. 9 Jahre ist es her, dass Dennis B. aus Hamburg den Hauptschulabschluss geschafft hat, so viel ist sicher. Was folgte? Daran kann er sich nicht mehr im Einzelnen erinnern. Einen Ausbildungsplatz habe ich nicht gefunden, da bin ich zur Berufsfachschule gewechselt, sagt er. Da fiel er bei Prüfungen durch und landete in zahlreichen Fördermaßnahmen. Mal wurde ihm ein Praktikum vermittelt, mal lernte er Bewerbungen schreiben, zwischendurch war er arbeitslos. Zahlreiche Pädagogen und Sozialarbeiter mühten sich um den Jugendlichen. Ein Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle kamen dabei nicht heraus. Zitat Ende. Wenn er es bei den autonomen Jugendwerkstätten in Hamburg nicht schafft, den Gesellenbrief als Elektroniker zu erwerben, wird er rechtzeitig zur Vollendung seines 25. Lebensjahres zum Hartz-IV-Empfänger. Das passt zeitlich ganz gut. Denn mit der Vollendung des 25. Lebensjahres geht der Anspruch auf besondere Fördermaßnahmen verloren. Zu solchen Karrieren darf es gar nicht erst kommen. Wer bis zum Ende der Schulpflicht nicht die Grundqualifikationen für eine Lehrstelle erworben hat, für den ist grundsätzlich die Erziehung durch den Arbeitsmarkt, an dem er gezwungen ist, sich den Lebensunterhalt selbst zu erwerben, die bessere Lösung. Viele Sozialisationsdefizite und Motivationsprobleme lösen sich durch den Druck der Umstände von selbst auf. Zudem gibt es heutzutage, vor allem wegen der rückläufigen Absolventenzahlen, keinen generellen Lehrstellenmangel mehr. Wer ausbildungswillig und fähig ist, bekommt auch eine Lehrstelle, selbst in Berlin mit seiner hohen Arbeitslosigkeit. Das heißt aber auch, dass man diesen Jugendlichen kein komfortables Grundsicherungsnetz spannt, sondern sie mit der Härte, sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen zu müssen, tatsächlich konfrontiert. Erwerbsfähige Jugendliche, die das Schulsystem verlassen haben, sollten auch nicht indirekt als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern einen Grundsicherungsanspruch erwerben können, solange sie keine Ausbildung durchlaufen. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode haben die Aussagen zur Bildungspolitik und hier insbesondere zur Sprachförderung, Kinderbetreuung und frühkindlichen Bildung eine disproportionale Länge. Und dies, obwohl es hier überhaupt keine bundesstaatlichen Zuständigkeiten gibt. Der ständig wachsende Anteil bildungsferner Schichten und muslimischer Migranten unter den Kindern ist offenbar auch auf Bundesebene mehr Anlass zur Sorge, als man zugeben möchte. Die Erkenntnis, dass ein Mangel an Betreuungsangeboten auch eine Erklärung für die auffallend häufige Kinderlosigkeit von Akademikerinnen sein kann, kommt hinzu. Wie viele Emotionen in all diesen Fragen stecken, offenbarte sich beim Kita-Streik im Sommer 2009. Es ging dabei auch um die Qualität der Ausbildung von Erzieherinnen. Forderungen wurden laut, den Beruf des Erziehers an ein Hochschulstudium zu binden. Damit wäre der Gipfel einer verqueren Logik erreicht, die durch folgende Überspitzung auf den Punkt gebracht wird. Kinderlose bzw. kinderarme akademisch ausgebildete Erzieherinnen verzichten auf eigenen, möglicherweise intelligenten Nachwuchs, um sich der frühkindlichen Erziehung von Kindern aus der deutschen Unterschicht und aus bildungsfernem migrantischen Milieu zu widmen, die im Durchschnitt weder intellektuell noch sozial das Potenzial mitbringen, das ihre eigenen Kinder hätten haben können. Ist das die Zukunft der Bildungsrepublik Deutschland? Für die Zukunft der deutschen Gesellschaft ist es wichtig, dass die immer spärlicher werdenden nachwachsenden Generationen bei sinkenden Zahlen zumindest eine ausreichende intellektuelle Ausstattung und eine leistungsorientierte Sozialisation vorweisen, weil sonst die Nachhaltigkeit des deutschen Gesellschaftsmodells gefährdet ist. Ob sie dieses Potenzial mitbringen, hängt zunächst davon ab, in welche gesellschaftlichen Schichten sie geboren werden. Die immer stärkere Verschiebung der Geburten zur Unterschicht und zu muslimischen Migranten stellt daher keine Lösung, sondern ein wachsendes Problem dar.